Die Internetzeitung der USA-Koreaner Minjok Tongsin brachte am 4. Januar einen Beitrag vom koreanischen Wissenschaftler in den USA, Kim Ung-jin. Im Beitrag wurde hervorgehoben, der US-Imperialismus und seine Anhänger belästigten die DVRK politisch, militärisch, wirtschaftlich, diplomatisch und kulturell und beschäftigen sich mit den Feindseligkeiten wie Drohung, Blockade, Geschichtsverfälschung, Intrigen, Fabrizierung von Affären, Verbreitung von Religion und Aberglaube und hinterlistiger Menschenrechtskampagne mithilfe der UNO, was es zum Ziel habe, den Geist und die Idee der DVRK zum Zusammenbruch zu bringen. Doch durch die Ideologie der DVRK seien all diese völlig misslungen. Der Sieg der DVRK sei ein Vorbild für die unterdrückten Nationen der ganzen Welt und ein Gegenstand der Verehrung.